mein Name ist Koto. Ihr kommt nicht drauf klar, kommt doch her, wenn ihr was wollt. Ja, genau, ihr Motherfucker. Was, Junge, was, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ich spaß nicht, sag, ich bin bereit. Wenn ich will, mutiere ich zum Psychopathen. Ich komm in deine Hood und werf ein paar Granaten. Ihr seid alle zerfetzt, das ist mir egal. Ihr seid alle verlogen, ich hatte einfach keine Wahl. Wenn du nachts schläfst, komm ich in dein Haus rein. Dann werd ich dir eine Kugel zwischen deine Augen pusten, du Schwein. Hör dir diesen verfickten Beat, ich hol mir jetzt ein paar Gramm Weed und zieh mir den Scheiß durch und bleibe einfach ruhig. Ich scheiß auf euch alle, ihr scheiß verfickten Kinder. Ihr wollt Beef, dann holt euch ein paar Rinder, ihr missgeburten Kinder. Und ich rauche dein Shit weg. Leg mich voll Cash bei deiner Bitch ins Bett. Assig, wie sie mein Cock in den Mund nimmt bis zum Rachen. Deine Freundin ist Jungfrau, kein Ding, ich lass es knacken. Ich hab hier die Streets unter Kontrolle. Ich bin hier der Chef und nicht du, du dumme Knolle. Schon ein Hammer, wie hier jeder jetzt auf Obercool macht. Ich bring die Punchlines, also ist jetzt schick im Schach. Ich stolzier hier, lässig durch die Straßen. Hab mehr Jungs hinter mir als Dolcolion oder der Pate. Also pass auf, dass du mir hier nicht im Weg stehst. Sonst kann's passieren, dass man dich hier tot auf den Weg legt. Ich bin hier der Gruppenleader, so wie Major Payne. Ich hab Jungs, die meinen Namen an deine Haus gesprayen. Wenn du ein Attentat auf mich vorhast, sei auf der Hut. Es mit mir zu verscherzen, kommt dir nicht gut. Cheer, das waren alle wannabe G's, Alter. Jeder, der denkt, der wäre jetzt hart, kann herkommen. Ihr seht, wie am Punchlines sie euren Kopf zerschmettern, Alter, wie ne Streitachse. Von wegen, ne Schmuse-Songs oder so ein Shit, man. Ever Squad kann auch anders. Cheer, ich bin Hennessy, ich bin raus.